Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Hier eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Auf der ganzen Welt ist derzeit großes menschliches Leid zu sehen. Überall sterben Menschen in Naturkatastrophen, die dem Klimawandel geschuldet sind. Oder aber den Kriegen, die häufig um Ressourcen wie Land, Rohstoffe oder Einflussgebiete geführt werden. Wie in jeder sozialen Kriegslage sind es die Armen, die die Opfer bringen, die mit ihrem Leben bezahlen. Und einige Reiche, die glauben, davon profitieren zu können, auch wenn das langfristig natürlich illusorisch bleibt. Wir wollen uns heute in dieser Sendung mit dem sozialen Krieg in Berlin beschäftigen. Vor kurzem war der erste Todestag von Kupa Ilunga Meta Mutombo, einem Kongolesen, der in Berlin vor über einem Jahr bei einem Polizeieinsatz von 16 Polizeibeamten getötet wurde, als er in einer geflüchteten Unterkunft in Spandau in einem psychischen Notfall um Hilfe gerufen hatte und dann bei der gewaltvollen Überführung in eine psychiatrische Einrichtung so stark verletzt wurde, dass er eine Woche später an seinen Verletzungen starb. Die juristische Aufarbeitung des Falls ist schleppend bis nicht vorhanden. Das verhindert fatal an viele andere Fälle, über die wir in dieser Sendung berichtet haben. Und Anfang des Monats gab es auf dem Kreuzberger Oranienplatz ein Gedenken. Dort war sein Bruder anwesend und auch viele andere Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Und sie tauschten sich aus und überlegten, was denn sinnvoll wäre zu tun, um das für die Zukunft zu verhindern und zu verändern. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort und das hört ihr heute hier in der Sendung. Wir sind heute alle hier, weil Kupa Ilunga Meta Mutombo vor einem Jahr verstorben ist infolge brutaler rassistischer Polizeigewalt. Sein Bruder kämpft seither für Gerechtigkeit. Genau vor einem Jahr ist Kupa Ilunga Meta Mutombo gestorben und möchte erstmal das Wort gleich seinem Bruder geben. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Es geht heute um meinen Bruder Meta Kupa Ilunga Mutombo. Er wurde letztes Jahr am 14. September schwer verletzt, gehirntot im Krankenhaus gebracht in Spandau. Und vom Spandau wurde er in Charité-Mitte weiter verlegt, wo er 3 Wochen später starb. So, meine Rede zum Gedenken an meinen Bruder, der erst vor einem Jahr verstorben ist. Liebe Freunde, heute treffen wir uns wieder auf diesem legendären Oranienplatz, um einen kleinen Sieg zu feiern, nämlich die Einstellung der verpatzten Ermittlungen durch den Staatsanwalt Joost und auch um meinem von Polizisten getöteten Bruder Tribut zu zollen. Ich möchte diese kleine Rede nicht beginnen, ohne alle oder allen guten Bürger zu danken, die mich in diesen 13 schwierigen Monaten unterstützt haben. Ich beginne mit der Biplab vom Richard. Ohne ihn hätten viele vielleicht nicht gewusst, dass mein Bruder durch ein Polizeigewalt gestorben wäre. Und ich bedanke mich auch an meine Anwältin Frau Regina Götz. Ohne ihre Beharrlichkeiten hätten wir dieses Ergebnis vielleicht nicht erreicht. Meine Gedanken gelten auch den guten Bürgern, die mich in dieser schwierigen Zeit mit ihrem Mut unterstützt haben. Ich zitiere den Journalistin Johanna Sackmeister, Lena Kampf, Nadja Tausche, Plutonia Plare vom TAZ, Christina Zülke, Maria Häusler, sehr bekannt in Berlin, die Aktivistin Katharina Schöne, nicht vergessen, und vielen, vielen andere, die ich hier nicht nennen konnte. Euch allen sage ich vom ganzen Herzen Danke. Ich kann nicht fortfahren, ohne die guten Bürger von guter Qualität zu erwähnen, die mich während der 13 Monate unterstützt haben. Ich zitiere Frau Nina Lenz-Riewer, Dr. Johannes Schwacke, den ehemaligen DGB-Chef Michael Sommer, der Polizeihauptkommissar Thomas Schuhknecht, der Rechtsanwalt Herr Klaus Förster, Herr Burkhard Zimmermann von der SPD, Zehlendorf, Abteilung Dahlem, der Kripo-Beamter Herr Heller, der mich zu Herr Biplab geschickt hat, und viele andere, die ich im Laufe des Jahres oder die 13 Monate treffen konnte, und viele, die ich hier nicht zitieren habe. Ich erhielt auch starke moralische Unterstützung von mehreren Organisationen wie Reach Out, die SPD Berlin, die Afrikanische und Kongolesische Gemeinschaft, die Landesstellen für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, die von Felix Hasselmann geführt ist, der Weiße Ring, nicht zu vergessen die Ermutigung von Herrn Dr. Alexander Oerke von Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin. Ich sende meinen herzlichen Dank an Professor Tobias Singelstein und Professor Raphael Beer. Diese hochqualifizierten Bürger haben durch eine Studie von Herrn Singelstein die Folgen der Polizeigewalt und die damit verbundene Komplizenschaft zwischen Politikern, Polizeibeamten und Justiz wissenschaftlich nachgewiesen. Und allen, die mich unterstützt haben, sage ich von ganzem Herzen Danke. Und nochmal Danke im Namen meines Bruders, der brutal ermordet wurde. Liebe Freunde, heute stehe ich mit schweren Herzen und tiefer Trauer vor Ihnen, da ich hier bin, um eben meinem geliebten Bruder Tribut zu zollen, der am 6. Oktober 2022 auf tragische Weise sein Leben verlor, als er Opfer der Polizeigewalt wurde. Dieser verheerende Verlust hat nicht nur mein Leben und das meiner Familien verändert, sondern uns auch die Augen für den Schaden der Polizeigewalt und die Notwendigkeit, diese Ungerechtigkeit zu bekämpfen, geöffnet. Die Polizeibeamten, die diese Straftaten begangen haben, sind bekannt und müssen sich vor Gericht verantworten. Dabei handelt es sich um die Polizeibeamten Voig, Wagner und Laszlo und vor Ort Als Verstärkung erschienen die Polizeibeamten Bolz, Volta, Binko, Arndt, Harfeld, Nölting, Hoppenheit, Weber-Klim und Schaden in Begleitung von Polizeihunden. Es wäre vernünftig, wenn dieses Mal eine Ermittlungsverfahren gegen die 12 Polizeibeamten geöffnet wird. Polizeigewalt ist ein globales Problem, das immer größer und größer wird. Es betrifft Menschen aller Rassen. Letztes Mal ist Ante P. in Mannheim gestorben. Er war nicht farbiger, er war blond mit blauen Augen. Und ohne alle Hintergründe und Altersgruppen. Es zerstört Leben, zerstört Familie und hinterlässt tiefe Narben in unserer Gesellschaft. Eines der Schlüsselthemen, die ich heute ansprechen möchte, ist die Notwendigkeit einer Polizeireform. Es ist unbedingt erforderlich, dass wir erhebliche Änderungen in der Polizeipolitik und Praxis fordern, um zu verhindern, dass andere Familien ähnliche Tragödien erleiden. Wir müssen Transparenz, Rechenschaftspflicht und Fairness bei der Strafverfolgung fördern und sicherstellen, dass Polizeibeamten für den Umgang mit sensiblen Situationen ausreichend geschult sind und für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der hervorzuheben ist, die Bedeutung von Bewusstsein und Bildung. Es ist wichtig, dass wir Bürger der Bundesrepublik Deutschland und der EU über Menschenrechte, Diskriminierung und die verheerenden Folgen von Polizeigewalt aufklären. Wir müssen offene und ehrliche Gespräche zu diesem Thema fordern, um die Denkweise zu ändern und eine gerechte Gesellschaft zu fördern. Herr Professor Tobias Singelstein hat eindrucksvoll die Komplizenschaft zwischen unseren Politikern, Staatsanwälten, Richtern und den Polizeibeamten demonstriert, die Straftaten im Zusammenhang mit Polizeigewalt begangen haben. Das ist absurd, wenn man bedenkt, dass es in unserer deutschen Verfassung die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz groß geschrieben sind. Deshalb appelliere ich an den Bundespräsidenten, seine Exzellenz, Herr Frank-Walter Steinmeier, der Garant für das reibungslose Funktionieren unserer Institutionen, unserer Behörde an die Achtung der Verfassung und ihre Folgen zu erinnern. Darüber hinaus ist es wichtig, Opfer und ihre Familie zu unterstützen. Zu oft werden Menschen, die von Polizeigewalt betroffen sind, allein gelassen, ohne Unterstützung oder Ressourcen, um mit ihrem Schmerz und Trauma umzugehen. Ich zum Beispiel musste 2 Trauerorten in Berlin und in Kinshasa in Kongo kümmern, wo meine Mutter eine große Trauer für ihren Sohn organisiert hatte. Und ich musste auch den daraus resultierenden finanziellen Aufwand tragen. Es ist ein Gewicht, das ich noch nicht ablegen konnte. Wir müssen uns dazu verpflichten, ihnen kontinuierlich Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen und sicherzustellen, dass Sie Zugang zur Justiz und zu angemessenen Unterstützungsdiensten haben. Schließlich müssen wir weiterhin für Gerechtigkeit kämpfen und Rechenschaftspflicht fordern. Wir können angesichts von Ungerechtigkeit und Gewalt nicht schweigen. Wir müssen zusammenkommen, friedliche Proteste organisieren, Druck auf unsere Regierungen ausüben und alle uns zur Verfügung stehenden restlichen Mittel nutzen, um unsere Stimme gehört zu verschaffen und sinnvoll Veränderungen herbeizuführen. Meine liebe Freundin, der Verlust meines Bruders ist ein unbeschreiblicher Schmerz, aber ich bin entschlossen, diese Tragödie in einen Aufruf zum Handeln zu verwandeln. Wir können nicht zulassen, dass noch mehr Leben unnötig verloren gehen. Wir müssen für eine Zukunft kämpfen, in der Polizeigewalt ausgerottet wird und die jeder Einzelne mit Würde und Respekt behandelt wird. Vielen Dank für Ihre heutige Anwesenheit und Ihre anhaltende Unterstützung in diesem Kampf für Gerechtigkeit. Zusammen können wir einen Unterschied machen. Vielen Dank, Robin, für alle die Mühe, die du dir bei der Organisation dieser Veranstaltung gemacht hast. Vielen Dank an alle und ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich. Ich finde es halt eben auch sehr wichtig, auch nochmal zu erwähnen, dass Polizeigewalt und die Aufklärung davon eigentlich immer nur an den Familien hängen bleibt. Wenn es keine Familie oder Freundinnen gibt, die sich dafür bemühen und kämpfen, bleibt es einfach liegen. Wir haben hier neben dem ersten Fall die Staatsanwaltschaft ermittelt. Sie lässt einfach alles liegen, es ist egal. Sie macht nur nochmal einen zweiten Versuch, weil der Bruder halt eben auch stark dagegen ist und klagt. Wir haben auch noch andere Fälle. Vor kurzem wurde Vitali Novakov, der am 12. April gestorben ist in Königs Wusterhausen, auch beim Polizeieinsatz, ist auch erstmal fallen gelassen worden. Jetzt wurde es wieder aufgenommen. Warum? Weil die Familie klagt. Das gleiche ist für Ferhat Mayouf, der ist in der Zelle verbrannt, 2020. Die erste Staatsanwaltschaftsversuchung, nix. Der zweite, leider auch nix, muss man auch dazu sagen. Also die Familien müssen wirklich dranbleiben. Und wer kennt denn bitte schön nicht den Fall von Uri Jallo, 2005? Was ist das Ergebnis davon? Es ist ein Schlag ins Gesicht. Die Bewegung wurde kriminalisiert. Sie wurden stigmatisiert in allen Bewegungen. Ich finde es auch wichtig, was auch gesagt worden ist, diese Komplizenschaft zwischen Staat, Polizei und Justiz ist einfach imminent. Und eine Gruppe, die seit Jahrzehnten, seit 20 Jahren dagegen kämpft, ist COP und auch Reach Out. Und deshalb möchte ich ganz herzlich dazu Biblab begrüßen, der Leute damit nicht alleine lässt. Und natürlich nicht nur Biblab, sondern die ganze Orga-Gruppe. Reach Out und COP. Dankeschön. Erstmal natürlich danke allen, die das organisiert haben. Diese ganze Geschichte hat uns natürlich allen sehr stark betroffen, mitgenommen. Seit über einem Jahr sind wir dabei, nicht nur den Bruder von dem Verstorbenen zu unterstützen in seinem Kampf gegen die Justiz, sondern auch versuchen wir, eine gesellschaftliche Atmosphäre zu schaffen, wo nicht nur das verurteilt wird von der Gesellschaft, sondern auch viel mehr Menschen immer wieder dagegen aufstehen, dagegen etwas unternehmen. Aber wir haben jetzt von Herrn Mutombo gehört über diese Geschichte und dazu will ich jetzt erstmal gar nichts sagen, sondern ich würde über einen anderen Fall sagen, was seit 2016 läuft. Ein Mensch, der in Berlin, in Moabit, von Polizeibeamten erschossen wurde. Aber davor möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, was ähnlich hätte verlaufen können, aber glücklicherweise ist es anders gelaufen, von zwei Menschen, die vor ein paar Tagen zu mir kamen und erzählten, dass eine Person von diesen zwei die Polizei angerufen hat, weil die zweite Person in der Wohnung umgekippt war und wusste nicht, was sie tun sollen. Und dann kam nicht nur die Polizeibeamten, diese brutale Polizei, sondern auch Rettungswagen etc. Und die Geschichte hätte vielleicht so ähnlicher Verlauf haben können wie bei dem verstorbenen Cooper Ilunga, sondern es hätte so ein ähnliches Ende nehmen können, sondern der eine Person, der umgekippt war, wurde von der Polizei und Rettungswagen als eine Person, die deswegen dieses Theater macht, weil diese Person ist psychisch krank und hat auch noch häusliche Gewalt verübt. Und so landete er mit vielen Verletzungen im Krankenhaus, psychische Psychiatrie, und die andere Person wurde auch in Handschellen abgeführt. Also für die, die Polizei angeblich kam, um zu schützen, wurde auch nicht verschont, sondern auch Opfer von Polizeigewalt wurde. Also das heißt, das ist keine Besonderheit, keine Ausnahme, sondern immer wenn Menschen in psychischen Krise sind, dann ist das eigentlich eine ziemlich gefährliche, ängstliche Sache, dass wenn die Polizei kommt, und Polizei kommt immer, wenn Rettungswagen angerufen wird, was eigentlich normal ist, Rettungswagen anzurufen, sondern dann kommt diese gewalttätige Truppe, die brutale Truppe, um die Menschen nicht zu ihrer Heilung irgendwo zu unterstützen, sondern eher zum Jenseits zu schicken. Ich würde jetzt eine andere Geschichte, was ich vorhin sagte, kurz dazu sagen, dass seit 2016 kämpft die Familie von Hossam Fadel und mit uns zusammen, beziehungsweise wir unterstützen nur, aber die Familie kämpft für Gerechtigkeit. Das heißt, die Familie hat erstmal juristische Unterstützung gesucht und gefunden, aber dieser Fall wurde von Staatsanwaltschaft eingestellt und dagegen hat die Familie, auch juristisch ist die Familie vorgegangen, und dann landete irgendwann mal nach vielen juristischen Streitereien landete beim Berliner Kammergericht, das in anderen Bundesländern heißt es Oberlandesgericht, und Oberlandesgericht schickte diese Klage von der Familie an die Staatsanwaltschaft zurück und sagte, sie müssen neu ermitteln, sie haben Fehler gemacht, viele Sachen haben sie nicht berücksichtigt. Und dann wurde nochmal die Ermittlung aufgenommen und nach ein paar Monaten wurden diese Ermittlungen wieder sozusagen eingestellt, indem das Kammergericht das wieder an die Staatsanwaltschaft zurückgeschickt hat und die Staatsanwaltschaft eingestellt hat. Das wollten wir nicht alle so akzeptieren. Und deswegen haben wir nach Diskussion haben wir uns entschieden, mit der Familie zusammen, was man jetzt machen kann. Und das ist dann zum Berliner Verfassungsgericht zu gehen. Und es gab eine Klage gegen die Entscheidung des Kammergerichts und Berliner Verfassungsgericht hat einen Beschluss gefasst. Und ich möchte nur ein paar Zeilen zitieren, was Berliner Verfassungsgericht gesagt hat. Zu dieser Entscheidung des Kammergerichts hat Berliner Verfassungsgericht gerügt und auch kritisiert und gesagt, es wurde beschlossen, der Beschluss des Kammergerichts vom 8. November 2021 verletzt die Beschwerdeführerin, also die Ehefrau von dem verstorbenen Hossam Fadel, in ihrem Grundrecht auf effektive Strafverfolgung sowie auf effektiven Rechtsschutz. Es wird aufgehoben, die Entscheidung des Kammergerichts, das eingestellt zu werden, aufgehoben. Die Sache wird an das Kammergericht wieder zurückgeschickt. Also zum dritten Mal muss das Kammergericht entscheiden. Ich sehe das nicht als endgültiger Erfolg, dass es eine öffentliche Verhandlung stattfindet in einem Gerichtssaal, was wir immer befürworten, weil die Auseinandersetzung zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei, es findet immer hinter der Kulisse statt. Und wir fordern, dass es öffentlich sein soll. Die Öffentlichkeit muss einbezogen werden, indem das auch solche Sachen im Gericht diskutiert wird und verhandelt wird, damit die Polizeibeamtinnen und Beamten und deren Handlanger Staatsanwaltschaft erklären müssen, wie sie bis jetzt geschafft haben, das alles eingestellt zu bekommen. Das ist zwar eine Hoffnung, dass vielleicht jetzt das Kammergericht sieht ihr Fehler, weil die Berliner Verfassungsgericht jetzt anders gesehen hat und vielleicht kommt es zu einer Verhandlung. Wir hoffen sehr, dass die beschuldigten Polizeibeamtinnen vor dem Gericht stehen und antworten müssen, warum sie diesen Menschen von hinten erschossen haben. Damit will ich meine Rede beenden. Nur eine Sache möchte ich hier sagen. Wir gedenken an Menschen, aber warum gedenken wir? Es ist kein Gedenken in dem Sinne von, jemand ist gestorben und es ist eine museumspädagogische Sache, dass wir an die Objekte denken, sondern es ist ein Aufruf, auf die Straße zu gehen und zu kämpfen. Ansonsten, dieser Gedanke hat keinen Sinn. Dieser Gedanke hat nur dann Sinn, wenn wir schaffen, auch so viel Druck, gesellschaftlichen Druck zu erzeugen, dass diese brutale Truppe der Polizei und deren Handlanger wie Staatsanwaltschaft nicht immer schafft, beschuldigte Polizeibeamten freizusprechen. Und deswegen denke ich, unsere Gedanken sollte auch Gedanken ein Aufruf sein, damit wir immer mehr und immer mehr Menschen auf die Straße gehen und einen gesellschaftlichen Druck ausüben. Dankeschön. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir senden hier aus dem Studio Ansage von den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7 Megahertz. Wir befinden uns mitten in einem Beitrag über das Gedenken am ersten Todestag von Cooper Ilunga Medar Mutombo. Ich glaube aber, ich finde es trotzdem auch wichtig zu sagen, umso wichtiger, wie Biblab auch schon gesagt hat, Gedenken ist halt eben nicht nur sich mal zusammentreffen und eine Blume hinlegen, sondern es ist auch das aktive Arbeiten daran, Polizeigewalt öffentlich mehr Raum zu nehmen, dass halt eben Polizeigewalt nicht mehr bagatellisiert werden kann, dass Polizeigewalt nicht einfach weggeredet wird und dass einfach Polizeigewalt endlich mal gesehen wird als das, was es ist, und zwar ein systematisches Morden. Ich rede hier auch nicht nur von Polizeigewalt von Einsätzen, sondern wir reden auch von einer Systematik, die schon erwähnt worden ist, wie zum Beispiel Knästen, Justiz, aber halt eben auch Abschiebepolitik, wie auch schon erwähnt. Mohamed Idrissi ist 2020 auch von Polizisten erschossen worden. Das ist eine Person aus Bremen. Es gibt auch ein Kollektiv, was auch daran arbeitet. Wir haben ein Grußwort bekommen von der Tochter auch, den wir hier gleich verlesen werden. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, in der Situation zu erwähnen, es wird oft dann die Frage gestellt, weil die Person hatte ein Messer. Und dann wird oft immer medial nur die Frage gestellt, ja, die Person hätte ein Messer, was hättest du dann gemacht? Die Frage ist doch viel wichtiger, warum war die Polizei überhaupt da? Das ist doch die Frage, die sie stellen muss. Wie kommt es zu dieser Situation, dass überhaupt es zu einer Eskalation kommen kann? Es ist die alleinige Präsenz der Polizei. Es reicht schon aus, dass uniformierte Menschen, auch hier in dem Fall, 13 Menschen in einem Zimmer reingehen. Wie ist das möglich? Da muss doch der normale Menschenverstand sagen, ich bin fehl am Platz. Holt jemand anders. Vielleicht jemand, der Ahnung hat, einen Angehörigen. So. Genau, jetzt werden wir das Grußwort verlesen. Ja, die Polizei ist häufig völlig fehl am Platz, auch im Fall von Mohamed Idrissi. Ich lese ein Grußwort. Mohamed Idrissi wurde in Bremen erschossen. Er hätte Hilfe gebraucht und hat Polizeikugeln bekommen. Seine Tochter Aisha zeigt ihre Solidarität, insbesondere für dich, und grüßt alle, die hier heute erschienen sind. Justice for Mohamed Idrissi und Cooper Ilunga Medar Mutombo. 6. Oktober 2023, und wir alle stehen in Gedenken und Solidarität für einen brutal ermordeten und seelisch kranken Menschen, der am 6. Oktober 2022 aufgrund eines Polizeieinsatzes verstarb. Wir stehen zusammen. Wieder einmal werden wir daran erinnert, dass Polizeigewalt stetig wächst wie ein Virus. Und wieder einmal sind wir erschüttert und ohnmächtig und zutiefst betroffen. Ein Déjà-vu. Wann ist endlich Schluss damit? Mohamed Idrissi, mein Vater, unser geliebtes Familienmitglied, der am 18. Juni 2020 im Rahmen eines Polizeieinsatzes getötet wurde. Auch er musste zu Unrecht sterben. Mohamed war psychisch erkrankt. Er litt an einer paranoiden Schizophrenie, die sich in einem zwanghaften Waschwahn und starken Angstzuständen äußerte. Da seine Erkrankung bekannt war, hat man Mohamed einen Betreuer zur Seite gestellt. Am 18. Juni 2020 gab es dann eine Wohnungsbegehung seitens der Wohnungsbaugesellschaft, weil durch diesen Waschzwang Mohamed seine Wohnung unter Wasser gesetzt hatte. Die Polizei war anwesend, die auch dann kurzerhand einfach entschied, Mohamed mit auf die Wache zu nehmen, um ihn dort begutachten zu lassen. Obwohl eigentlich ja vorher schon seine Erkrankung und sein Zustand in dem Moment bekannt waren. Man zwang ihn, aus seiner Wohnung rauszugehen, obwohl Mohamed keine Gefahr für sich oder für irgendwen anders darstellte. Er zog dann ein Messer aus einer Schatulle. Und statt dass die Beamten deeskalierend auf ihn einwirkten, ließ man diese Situation durch Anschreien, Verstören, Einschüchtern, wild umherlaufen und Pfefferspray sprühen, willentlich eskalieren. Sie wussten, dass Mohamed in einer psychischen Ausnahmesituation steckte, und besprühten ihn mit Pfefferspray. Sichtlich getroffen, versuchte er dann zu flüchten und wurde daraufhin erschossen. Er lief blind in seinen Tod, und von diesen Schüssen getroffen, verblutete er noch am Ort des Geschehens an seinen Verletzungen. Selbst dann behandelte man ihn menschenunwürdig, legte ihm Handschellen an, während er verblutete. Man fesselte seine Hände hinter seinem Rücken, schwer verletzt. Seine größte Angst war wahr geworden und man tötete ihn. Kurze Zeit später traf dann erst der sozialpsychiatrische Dienst ein, aber für Mohammed war es zu spät und sein Tod hätte verhindert werden können und müssen. Für uns als Angehörige unerträglich, zu wissen und zu sehen, was mit Mohammed passiert ist und so auch beim tragischen Fall von Meda. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Ist ein Menschenleben weniger wert, wenn die betroffene Person eine seelische Erkrankung, psychische Probleme oder keine deutsche Herkunft hat? Ab dem Moment von Mohammeds Tod veränderte sich unser Leben. Sein Tod und die Umstände hinterließen eine riesengroße Wunde, die auch nach Jahren noch schmerzt. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber das ist nicht so. Diese Wunde wird bei jedem vorbeifahrenden Streifenwagen immer und immer wieder aufgerissen. Bei jedem uniformierten Polizisten, der eine Waffe bei sich trägt. Traumatisiert und voller Schmerz bleiben wir zurück und hoffen, dass du endlich deinen Frieden findest, lieber Mohammed, lieber Meda. Was bedeutet für uns Gerechtigkeit? Für uns bedeutet Gerechtigkeit eine lückenlose Aufklärung, das Stoppen von Strafvereitelung und ein Ende der Vertuschung. Stoppt endlich die Täter-Opfer-Umkehr und hört auf, psychisch Kranke zu stigmatisieren, zu diskriminieren und auszugrenzen. Wo bleibt die Empathie? Wo bleibt die Menschlichkeit? Als Familie haben wir Justice for Mohammed ins Leben gerufen, um von Mohammeds Tod zu erzählen und auch in der Hoffnung, mit Mohammeds Geschichte zukünftig Leben zu schützen. Denn die Todesfälle psychisch Erkrankter durch Polizeieinsätze steigen stetig und sind keine Einzelfälle mehr. Justice for Mohammed kämpft nicht nur den Kampf für Gerechtigkeit für Mohammed Idrissi, sondern auch für jede weitere Seele, die durch Polizeigewalt aus dem Leben gerissen wurde. Wir wünschen uns von Herzen, dass kein Opfer oder die Hinterbliebenen so etwas Fürchterliches durchleben muss wie wir. Angehörige müssen durch Solidarität gestärkt werden und durch ihre Trauer begleitet werden. Wir glauben an die Gerechtigkeit und das Recht wird mit den Gerechten sein. Wir gedenken an jedes Opfer. Unsere Herzen sind mit euch und mit euren Angehörigen. No justice, no peace. Justice for Mohammed Idrissi. Justice for Cooper Ilunga Meda Mutombo. Und für jedes weitere Opfer von Polizeigewalt. Vielen Dank. Ich möchte noch ganz kurz nachtragen, dass wir zwar jetzt gerade über so Haftsituationen gesprochen haben und besonders gefährdete Menschen durch psychische Ausnahmesituationen und irgendwie Rassifizierung und dass wir dabei auch auf gar keinen Fall vergessen dürfen, dass Europa sich immer tödlicher abschottet gerade. Also es geht nicht nur um die Menschen, die schon hier sind, die in unseren Krankenhäusern, Kliniken, Haftzentren ums Leben gebracht werden, sondern es geht auch um die, die auf dem Weg hierher bereits ums Leben gebracht werden. Gerade wurde diese Krisenverordnung auf europäischer Ebene verabschiedet, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Genau, diese sieht einfach vor, die Rechte von Asylsuchenden immer absurder einzuschneiden. Und vielleicht kürze ich es ab, indem ich einfach sage, immer mehr Menschen sind weltweit gezwungen, auf der Flucht zu sein. Immer heftiger schottet sich die EU gegen diese Menschen ab. Wir sagen dazu Nein. Und nur weil jetzt plötzlich legal ist, was vorher schon gemacht wurde, ist das noch lange nicht recht. Und Heute geht es hier um Medar Mutombo, aber wir denken auch an alle anderen, denen auf diese Weise Unrecht getan wird. Vielen Dank. Als nächstes spricht zu uns Aziz. Aziz ist unter anderem bei Migrantifa aktiv. Und vielen Dank, dass du da bist und uns deine Worte schenkst. Hallo, ich muss erstmal eine Sache sagen. Wir schauen auf zu dir, dass du so positiv in diese Welt schaust. Wir tun das lange nicht mehr, muss man schon sagen. Wir haben nicht die gleiche Hoffnung, wie du sie oft trägst, aber wir schauen auf zu dir, dass du das machst. Wir sind aber ein bisschen sozusagen anderer Meinung, was dieses System angeht. Ein Jahr ist nun vergangen, seitdem unser Bruder Medard Cooper Ilunga Mutombo von uns gegangen ist. So würde normalerweise eine Ansprache beginnen, wenn dies hier ein normaler Rückblick wäre. Doch wir müssen es anders formulieren. Ein Jahr ist nun vergangen, seitdem unser Bruder Cooper Ilunga Medard Mutombo aus dem Leben gerissen wurde, seitdem er von einer Horde PolizistInnen ermordet wurde. Seitdem das System, Polizei, Justiz, Staat wieder lügt, verhüllt, Mörderinnen schützt und uns zurücklässt. Mutombo Mantsabe, unser aufrichtiges Beileid dir und deinen Angehörigen für diesen unersetzbaren Verlust, der euch zugefügt wurde, und unsere aufrichtige und unbändige Wut gegen dieses System, das Menschen in psychisch schwierigen Phasen mit Gewalt und ohne Mitgefühl begegnet. Unsere Wut einem System gegenüber, das Menschen in schwierigen Lebenslagen, ob Obdachlose oder Menschen in Krisen, mit schusssicheren Westen, Schlagstöcken, Kniefixierung, abgerichteten Hunden, Waffengewalt und allen Mitteln der Repression begegnet. Alles unter der Prämisse, dass der Wertschöpfungsprozess und die Akkumulation des Kapitals nicht gefährdet werden darf. Die Polizei, Justiz und der restliche sogenannte Sicherheitsapparat ist an erster Stelle ein Instrument zur Sicherstellung der kapitalistischen Ordnung und damit Menschen sich so jahrelang so verhalten wie die 12 Polizistinnen oder 13 oder 16 gegenüber Cooper Ilunga Medard Mutombo. Dafür braucht es jahrelange Gehirnwäsche. Von Kindsbein an werden wir vollgepumpt mit Spielzeug, Serien und Filmen, die die Rolle der Polizei verherrlichen, die unser Bild von aggressiven schwarzen Menschen hegen und pflegen, die immer und immer und immer und immer wieder ein Bild von bewaffneten Gruppen in Uniform zeichnen, welches mit der tagtäglichen Gewalt gegen psychisch Kranke, gegen rassifizierte Menschen, gegen Obdachlose, gegen queere Menschen, gegen alle Menschen, die den Anschein machen, dass sie keine Schutzmacht haben in diesem kapitalistischen System. Mein Onkel Yusuf war selbst psychisch krank. Und so wie Cooper Ilunga Medard Mutombo, ein sehr verspielter Mensch. Manchmal wurde er laut, doch jeder Mensch mit einem Funken Einfühlungsvermögen wusste, dass dies ein Symptom seiner Krankheit war. Selbst die Schergen des Diktators Ben Ali in Tunesien sind sensibler mit meinem Onkel umgegangen, wenn er ihnen gegenüber laut und aufmüpfig geworden ist. Doch hier wird Deeskalation gelehrt. Versteht mich nicht falsch, es geht darum, dass die Situation der Menschen in Deutschland mit Deeskalation sozusagen bekämpft wird, nämlich deutscher Eskalation. Es wird immer eine Menschlichkeit aufgezeigt und gleichzeitig knallhart exekutiert auf deutschen Straßen. Es laufen Diversity-Kampagnen, in denen BIPOCs für den Dienst an der Waffe geworben werden, und zugleich gibt es im ganzen Land jeden Tag tausende von Fällen von Racial Profiling. In Gerichtssälen wird Theater gespielt. Doch wie im Fall von Cooper Ilunga Mutombo kommt es so gut wie nie zu Verurteilungen. Und Menschen in Uniform kommen ungestraft davon. Die Staatsanwaltschaft ermittelt dann gegen Unbekannt. Anstatt 16 Beamtinnen zu nennen, die hier und heute anderswo weiterhin ihr Unrecht treiben. Es wird zu Begegnungsformaten zwischen Justiz und Polizei eingeladen. Doch auf die Frage, warum es nicht mal Entschuldigungen gibt seitens der Behörden in solchen Fällen, antwortet die Oberstaatsanwältin wie eine gut geölte Maschine, empathielos und kalt. Auch die deutsche Gesellschaft steht nur auf, wenn Polizeigewalt gerade trendet. Kuba Ilunga Medard Mutombo starb in ähnlicher Weise wie George Floyd, durch eine Fixierung kniend auf seinem Nacken, bis er keine Luft mehr bekam. Doch der Alexanderplatz ist leer. Die Herzen sind verschlossen, die Ohren voll von Hass und Hetze. Doch wir sind hier, weil wir diesen bürgerlichen Diskurs verlassen haben, weil wir darum kämpfen, Solidarität, Gerechtigkeit und Gleichheit Praxis werden zu lassen, weil wir darum kämpfen, dass all die Toten, all die Gefangenen, all die Ausgebeuteten, all die Verfolgten und Geschändeten nicht vergessen werden und eine Stimme haben. Als Migrantifa Berlin werden wir nicht ruhen und uns organisieren, unsere Stimme erheben, agitieren, reagieren, konspirieren, bis dieses kapitalistische, rassistische System zu einer blassen Erinnerung in unseren Geschichtsbüchern wird. Und im Namen von Kuba Ilunga Medard Mutombo und im Namen all derer, die durch dieses System ermordet wurden, rufen wir alle dazu auf, Teil des antirassistischen Klassenkampfs zu werden. Yalla Yalla in Migrantifa. Rest in Power, Kuba Ilunga Medard Mutombo. Möge Gott dich selig haben. Erinnern heißt kämpfen. Vielen Dank für den lauten und starken Redebeitrag. Also ich finde auch, es ist auch nochmal wichtig, nochmal auch zu erwähnen, die Organisation halt eben von unten in verschiedenen Kämpfen, Kämpfe zu vernetzen, Menschen zu vernetzen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber halt eben auch andere Aktionsformen müssen halt eben zusammengeführt werden und zusammengedacht werden. Ich finde es auch nochmal wichtig, kurz nochmal zu erwähnen, weil oft manchmal halt eben auch die Vorstellung kommt, Polizistinnen bräuchten vielleicht nur noch ein bisschen mehr Ausbildung und mehr sensibleren Umgang halt eben mit Menschen mit psychischen Schwierigkeiten. Es ist halt manchmal, glaube ich, so die Vorstellung, ja, dann können die damit besser geschult umgehen. Doch wie ja schon auch erwähnt worden ist, selbst wenn wir eine die diverseste Polizei haben, wird dadurch nicht Rassismus in der Polizei beendet werden, weil die Polizei auch ganz klare Funktionen hat. Und diese Funktion muss sie halt eben auch weiter ausführen, weil sie die Polizei ist. Das heißt, den Status quo schützen zum Beispiel. Und ich finde, ein Beispiel, was ich das so prägnant finde, ist der Fall Zoe aus der Schweiz, der ist gestorben. Ich versuche es kurz zusammenzufassen, weil ich finde, es ist so prägsam. Die Person war verwirrt, war auf dem Gleis, an kleinem Bahnhof, hat angefangen zu beten und genau. Und weil die Person aber auf dem Gleis war, hat der Bahnangestellte halt eben die Polizei gerufen, ist aber selbst schon mal auf ihn zugegangen, hat ihn beruhigen können. Er hat sich halt eben dann vom Gleis, also runter, hat sich dann halt eben hingesetzt, war ruhig. Dann kam die Polizei. Sie waren zu dritt bewaffnet. Was ist dann passiert? Säuer ist aufgeschreckt, weil er sich erschrocken hat, weil er die Polizei gesehen hat. Die Polizisten haben dann auf ihn geschossen, weil sie gesagt haben, er ist auf uns zugegangen und hat ein Messer gehabt. Er ist einmal erschossen, sie haben einmal geschossen, er ist niedergefallen. Er hat versucht, sich nochmal aufzurichten, haben die Polizisten nochmal geschossen. Nochmal mit der gleichen Begründung, er hätte halt eben irgendeinen Gegenstand. Wäre die Polizei nicht gekommen, wäre die Situation schon längst passé und Säuer wäre noch unter uns. Und das ist nur eins von den vielen prägsamen Beispielen, die wir haben. Ohne Polizei wären viele Menschen noch am Leben, die wir hier heute nicht gedenken müssten, sondern sie könnten mit uns hier sein und wir könnten was anderes machen. Aber gedenken heißt halt eben auch kämpfen, egal wie lang die Liste sein wird. Und auch eine Gruppe, die sehr stark dafür kämpft, ist halt eben für Mohamed Lamine Dramé, der halt eben ein sehr bekannter Fall geworden ist, weil nicht nur es ein Jugendlicher ist, nicht nur weil es Maschinenpistolen war, sondern auch, weil es eine aktive Gruppe drumherum gibt, weil es Leute gibt, die dafür kämpfen, dass sein Name nicht vergessen wird und auch dafür, dass Gerechtigkeit passiert. Genau, und das würden wir jetzt abspielen. Den Beitrag von der Dortmunder Initiative Gerechtigkeit für Mohammed hört ihr nach der nächsten Musik. Y Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Lieber Mutombo Mansamba, liebe Freundin und alle, die heute hier auf der Straße sind, um Gerechtigkeit für Kupa Ilungu Medad Mutombo zu fordern, zu trauern und sich gegen rassistische Polizeigewalt engagieren, die im schlimmsten Fall, wie bei Kupa Ilunga Medad Mutombo, tödlich enden kann. Wir vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed, der sich nach der Erschießung von Mohammed Lamin Dramé durch die Polizei gegründet hat, sind Verbündete in eurem Kampf und senden euch heute solidarische Grüße, Mitgefühl und viel Kraft von Dortmund nach Berlin. Wie auch Mohammed befand sich Medad Mutombo in einer psychischen Krise. Die Polizei ist die vollkommen falsche Institution in dieser Situation, da sie für psychologische Unterstützung unzureichend geschult ist und alles andere als deeskalativ vorgeht. Wir können das leider an den vielen Fällen tödlicher Polizeigewalt beobachten, von denen überdurchschnittlich oft schwarze Menschen und Menschen in psychischen Ausnahmezuständen betroffen sind. Wir brauchen Communities of Care, niedrigschwellige Unterstützungsangebote und keine strafende, repressive Polizei. Schließen wir uns zusammen für eine lückenlose Aufklärung gegen die Vertuschung und Verschleierung der Polizei. Kupa Ilunga Medad Mutombo, das war Mord. Stehen wir gemeinsam gegen das Vergessen. No justice, no peace. Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr alle hier seid. Wir finden es auch nochmal wichtig zu erwähnen, wie es ja auch schon Mutombo gemacht hat, dass natürlich auch die Angehörigen alleine gelassen werden, mit, was die finanziellen Geschichte halt eben betrifft. Ob halt eben Beerdigungskosten, aber halt eben auch juristische Kosten. Zurzeit ist noch kein offizielles Konto da, aber das sollte auf jeden Fall bald wieder entstehen. Deshalb schaut euch auf jeden Fall um und sobald sozusagen was da ist, dass ihr halt eben auch Mutombo nicht alleine mit den Kosten da lässt, aber halt eben auch in anderen Fällen natürlich. Also wie viele Fälle gibt es immer wieder? Für Vitali N. Novakov wurde zum Beispiel auch gesammelt. Für Dani Oswald Friedrich sein meines Wissens nach auch. Also es gibt immer wieder auch die Situation, wo auch einfach Angehörige auf eure Solidarität auch in Spendenform angewiesen sind. Und wenn ihr auch nur ein paar Euros geben könnt, ist es auch immer ein wichtiges Signal, dass auch die Leute sehen, sie sind nicht damit alleingelassen. Unter anderem gibt es auch eine weitere Gruppe, die gerade ganz aktiv ist und die unsere Unterstützung braucht. Das ist der Solidaritätskreis für Bilal G. in Herford. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Im Juni dieses Jahres ist Bilal, es ist ein 19-jähriger Teenager gewesen, der ist mit dem Auto gefahren in Herford in Nordrhein-Westfalen und da standen einige Polizisten, die ihm vorwarfen, dass er sein Licht nicht angehabt hätte beim Auto. Wie auch immer, sie haben 34 Mal auf ihn geschossen. Bilal lebt noch, das ist die gute Nachricht und vielleicht die einzige gute Nachricht, denn er sitzt seither komplett gelähmt im Rollstuhl und seine Familie ist damit alleingelassen. Und da findet eine große Demonstration morgen in Herford statt. Wir sind hier in Berlin. Ich weiß nicht, wie viele den Weg auf sich nehmen werden. Ich möchte an dieser Stelle eine solidarische Nachricht aussprechen, einen solidarischen Gruß an diese Aktivistinnen und Aktivisten, die sagen, das ist nicht richtig, wir gehen auf die Straße und auch die sammeln Spenden. Wie könnt ihr sonst noch die Augen offen halten? Also die Rote Hilfe mobilisiert zu Spendensammlungen auf unserer aktuell ehrlich gesagt vor allem Twitter-Seite von Death and Custody werden wir auch auf solche Sachen aufmerksam machen. Beim Knastschadenkollektiv, bei COP, bei Reach Out sind eure Spenden immer gut aufgehoben. Und damit ist jetzt hier auch der Finanzblock zu Ende. Aber ich glaube, das dürfen wir nie vergessen. Eine Verkehrskontrolle endet mit 34 Schüssen auf einen 19-jährigen Herforder. Wie konnte das passieren? Am 3. Juni flüchtet Bilal vor einer Polizeikontrolle. Die Polizei verfolgt ihn und in einer Sackgasse einen Ort weiter kommt es zu den 34 Schüssen. 6 Polizistinnen und Polizisten schossen aus nächster Nähe auf ihn. Er überlebte, doch wird vermutlich für den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt sein. Das, was Bilal passiert ist, schockiert zutiefst. Familie, Freunde und viele darüber hinaus. Es hätte auch mein kleiner Bruder, mein Freund oder mein Sohn sein können. Als ob die Schüsse der Polizei nicht schon schrecklich genug seien, schweigen sie und machen das Opfer zum Täter. Gegen den schwer verletzten Bilal wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Wir wollen das nicht hinnehmen. Bereits im Juli waren mehrere hundert Menschen, unter ihnen Familie und Freunde von Bilal, auf der Straße. Und wir werden dies weiter tun. Wir werden nicht nachgeben, wir fordern weiter Gerechtigkeit für Bilal und seine Familie. Wir fordern eine ehrliche und umfassende Aufklärung, Konsequenzen für diejenigen, die das Bilal angetan haben. Steht mit uns für Bilal ein, kommt am 7.10. zur bundesweiten Demonstration nach Herford. Sendung Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende zu. Das war unser Bericht über den sozialen, rassistischen Krieg, der in Berlin und in der Bundesrepublik stattfindet. Einen weiteren Redebeitrag, den wir heute nicht gespielt haben, weil er nur ansatzweise gehalten wurde, war der vom Knastschadenkollektiv. Der Sprecher dort war so überwältigt von der ganzen Brutalität dessen, worüber er sprach, dass er seinen Redebeitrag abbrach. Es tut uns sehr leid, aber wir können es natürlich völlig nachvollziehen, dass es manchmal einfach nicht möglich ist, über all diese Brutalitäten ausführlich zu sprechen. Wer diese Sendung nochmal hören möchte oder sie vielleicht auch in sozialen Netzwerken ihres oder seines Vertrauens weiterleiten oder auch an Freunde und Bekannte verschicken will, kann das tun, denn wenige Stunden nach Ausstrahlung wird sie auf unserem Blog abrufbar sein, der Mitschnitt. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Das letzte Wort in dieser Sendung hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal mit einem alten Jingle, den er im Todestrakt der USA im Bundesstaat Pennsylvania in den 90er Jahren aufgenommen hat. Wir hoffen, dass er irgendwann freikommt, nach Berlin kommt und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Bis dahin hören wir den. Free Mumia, Freedom All und No Justice, No Peace. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.